Willkommen zu Wir hören Stimmen, Ausgabe Nummer 34. Mein Name ist Lars und heute soll es mal wieder um einen Literaturpodcast gehen. Ihr kennt sicher alle den Spoiler Alert vom Stefan und die Alexandra macht das bei den gesprochenen Sitzsätzen, ihr im Podcast nämlich, ganz ähnlich. Also sie lädt sich einen Gast ein, eine Gesprächspartnerin und dann wird dieses Buch besprochen. Hallo ihr Gemütlichen, da sind wir wieder. Hier spricht das A und O zur zweiten Episode von Gesprochene Sitzsätze. Rezensier's mal mit Gemütlichkeit. Anders als beim Spoiler Alert steht hier aber nicht der Inhalt im Vordergrund, also das, was offensichtlich passiert, sondern Alexandra macht hauptsächlich das, was der Stefan hintendran immer hängt, nämlich worum geht es eigentlich wirklich? Also das ist ja sehr häufig so in der Prosa, in den Romanen, dass es immer klingende Hauptfiguren gibt. Also gerade bei Frühstück bei Tiffany ist ja die Hauptfigur, heißt Holly Golightly. Und ich meine, da sind furchtbar viele Ls drin, gell? Und das ist natürlich kein Zufall. L ist wahrlich der Buchstaben, wo wir die höchste Zungenbewegung haben. Aus diesem Grund natürlich auch gern im pornografischen, aber auch erotischen Zusammenhang werden diese Namen präferiert. Denkt man mal an Lulu von Wedekind oder auch an Lolita oder eben Holly Golightly. Also da passiert durchaus was. Naja, kann einem überzogen vorkommen, wenn man sich da nicht jeden Tag mit beschäftigt, aber diese Qualität, denke ich, lässt sich gerade bei der Lyrik dann ganz gut feststellen. Ihr seht, die Elisabeth, die braucht man nur einmal anzustupsen und dann läuft das. Und an der Stelle kommt ein ganz zentrales Element von Alexandras Podcast und auch von ihrem Blog ins Spiel, nämlich die sogenannten Sitzsätze. Ja, die sind ja titelgebend für diesen Podcast. Und was ein Sitzsatz ist, das kann ich kurz von ihrem Blog zitieren. Hier steht nämlich Sitzsatz, der kurzes Zitat aus einem Buch oder anderem Textwerk, das mindestens einen Satz umfasst. Dieses Zitat bekommt dann im jeweiligen Blogbeitrag von das A und O spezielle gemütliche Wortaufmerksamkeit und zwar in der Blogrubrik Sitzsätze. Anders als in den weit verbreiteten Buchblogs, die wie am Laufband Bücher in Rubriken einteilen und in Bewertungssysteme einordnen, steht hier das einzelne Zitat ganz frei im Vordergrund und soll zum Verweilen einladen. Das A und O macht es sich einfach mal in einzelnen Sätzen gemütlich und genießt mit allen Sinnen die schöne Wortaussicht. Das ist ein Sitzsatz literarischer Art. Oder in einer zweiten Bedeutung, ein besonderes Ereignis, ein besonderer Moment, dem Faust hinterhergegötet hätte. Verweile doch, du bist so schön. Diese zweite Auslegung eines Sitzsatzes bewegt sich also außerhalb von Buchzeilen und innerhalb von Lesungen, Vorträgen, Buchhandlungen und anderer Action zusammengefasst unter dem Menüpunkt draußen sitzen. Auch hier nimmt das A und O an einer ganz besonderen Stelle Platz und beschreibt die erlebte Glücksgemütlichkeit einer besuchten Veranstaltung. Und beides hat sie in ihrem Podcast schon getan. Denn obwohl es erst zum Zeitpunkt der Aufnahme hier 3 Episoden gibt, hat sie schon mit dem Format experimentiert und gleich mal eine Audioberichterstattung von der Frankfurter Buchmesse gemacht. Dort hat sie auch jemanden getroffen, den ihr wahrscheinlich kennt, und hat ihn interviewt. Aber es soll ja auch nicht sagen, was super ist, sondern es soll sagen, was ich ändern will. Genau, tatsächlich habe ich nämlich ganz viele Buchmenschen interviewt und die Frage sollte so zwischen den Zeilen und Undercover auch Möglichkeit bieten, vielleicht mal Kritik zu äußern sozusagen. Jetzt bist du ja nicht der klassische Buchmensch, sondern der klassische Podcaster. Ja. Und dann könnten wir jetzt total spontan die Frage noch umdichten zu, was würdest du denn in der Podcast-Szene ändern? Das ist aber ein harter Schwenk. Zack. Okay, dann das, warte. Also, die Podcast-Szene. Anleitung war immer noch in 3 bis 5 Sätzen. Ach, das zählt ja für alle Karten? Das stand doch nur auf der ersten. Das musst du doch vorher sagen. Ach so. Nein, nein. Habe ich jetzt schon wieder dein Format gesprengt? Nein, ich dachte nur, wenn ich jetzt das Stichwort gebe, dann reden wir eine Stunde. Also deswegen. Den Fehler hast du ja gemacht und angefangen, mir das Mikro unter die Nase zu halten. Da musst du auch damit rechnen, dass ich rede. Ihre Gesprächspartnerinnen für die regulären Episoden sind sehr bunt gemischt, finde ich. Also sie hat sich zum Beispiel mit einer Literaturwissenschaftlerin und einer Veranstalterin literarischer Salons hingesetzt und hat sich Breakfast at Tiffany's mal genauer angesehen. Sie hat aber auch schon mit einer Buchhändlerin über ein Jugendbuch gesprochen. Und ja, Verlagsmenschen werden auch zu ihren Gästen zählen, das weiß ich schon. Und ja, so kommen eben viele Einflüsse zusammen. Genauso bunt ist auch eben auch die Bücherauswahl, also Breakfast at Tiffany's und so ein Jugendbuch, das philosophisch angehaucht ist. Die haben ja jetzt nicht so viel miteinander gemeinsam, erstmal auf den ersten Blick. Und ja, diese Vielfalt finde ich ja immer sehr löblich. Ja, also damit wird die Verbindung geschaffen. Ari und Dante sind nicht auf dem Standardplaneten Jungs, sondern vielleicht auf ihrem gemeinsamen Nenner, keine genau. Ahnung. Also sie fühlen sich immer so ein bisschen neben allen anderen stehend. Mhm. Also das merkt man sehr schnell. Mhm. Also Ari erzählt es auch von vornherein ganz offen, dass er sagt, irgendwie hat er nie irgendwo dazugehört. Das hat ihn auch nicht weiter gestört. Er hat sich einfach immer auch selber als Einzelgänger empfunden. Langweilt sich lieber alleine als mit anderen, sagt er. Richtig, genau. Das sagt er ganz knallhart. Und das fand ich irgendwie eine sehr schöne Aussage im Zweifelsfall. Lieber alleine als mit anderen langweilen. Und das ist tatsächlich so, dass also wirklich die beiden das als Ausnahmeerscheinung empfinden, jemanden zu finden, mit dem sie auf einem Nenner sind. Mhm. Und das sind sie von Anfang an. Und durch dieses Lachen auch. Ich finde, genau. Da kommt das Lachen ins mit Dante kommt das Lachen ins Buch. Absolut. Und immer wieder und selbst an den traurigen, absurden oder schwierigen Stellen, dieses Lachen ist immer wieder das auflösende Moment zwischen den beiden. Absolut. Und die Magic irgendwie. Genau. Es wird auch gelegentlich von Ari thematisiert und auch Dante fällt es irgendwann auf und er erwähnt es auch, dass Ari was Düsteres an sich hat, was Dunkles. Das hat mit seiner Familiengeschichte zu tun. Er ist weit jünger als alle seine Geschwister. Er hat zwei sehr viel ältere Schwestern, die, glaube ich, so 15, 20 Jahre älter sind als er. Deutlich älter. Also deutlich älter. Und er hat auch einen Bruder, über den aber im Haushalt nicht gesprochen wird. Die gesprochenen Sitzsätze von Das A und O bzw. Alexandra sind also ein Podcast, der sich mit einzelnen Aspekten eines Buches sehr eingehend beschäftigt. Auch einfach mal wild durcheinander spekuliert und Deutungen versucht von Büchern. Und ja, ich denke, das soll es dann auch an der Stelle einfach mal gewesen sein. Also hört euch die gesprochenen Sitzsätze an, das wird natürlich alles verlinkt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!